Herzlichen Dank, Josef Schadl. Er kann Japanisch, er ist mein Vorbild. Oh, schön. Nicht Matthias Wissnet. Vielleicht kennst du das. Hallo und herzlich willkommen zum 90. ConnenCast im Jahr 2015. Es ist zwar nicht der 90. Cast in diesem Jahr, aber insgesamt. Und das Jahr 2015 spielt heute eine ganz besondere Rolle, denn wir haben einen Jahresrückblick passend zu diesem Jahr vorbereitet, beziehungsweise bereiten ihn gerade vor. Und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Ich begrüße an meiner Seite Kevin. Schön, dass ich mittlerweile mal als Erster genannt werde. Hallo, ich bin Kevin. Auch in diesem Jahr nochmal. Hallo. Vielleicht auch im nächsten Jahr, aber erstmal konzentrieren wir uns auf 2015. Ja, eigentlich nennt man ja immer die Frauen zuerst, tut mir leid. Mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo Leute. Und ich bin... Ich muss aber ehrlich sagen, ich fühle mich heute ziemlich weiblich. Ich muss also... seitdem ich von der Arbeit zu Hause bin, irgendwie... Ich habe was Falsches gemacht. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer. Lasst uns das letzte Jahr heute zusammen Revue passieren. Und dann begrüße ich noch des Weiteren Johannes. Hallo Johannes. Hallo, liebe Zuhörer und alle anderen. Ihr merkt schon, eine volle Runde heute und mit dabei ist auch neu im Boot Lasse. Hallo Lasse. Moin, freut mich dabei zu sein. Und wer bist du, Lasse? Ich bin Newsredakteur bei connennews.org seit neuestem. Genau, vielleicht habt ihr ja schon einige, die ein oder andere News von Lasse gelesen, heute auch. Neu mit dabei hier im ConnenCast, freut mich sehr und alle anderen bestimmt auch, nicht wahr? Ja, schön. Viel Spaß. Was Willkommen. Soll ich auch sagen, ne? Kuchen! Ja. Kuchen, genau. Welchen denn? Baumkuchen. Baumkuchen, genau. Ich nehme das größere Stück. gut, das war genug Anspielung. Ja, wir beginnen mit dem Jahresrückblick und da möchten dich gern zunächst einmal einen kleinen Rückblick auf den ConnenCast im Jahr 2015 werfen. Wir haben ja wie schon in den Jahren davor auch wieder 10 Themenpodcasts bisher produziert und 11 News-Podcasts in jedem Monat einer bis auf den Januar. Da veröffentlichen wir ja schon seit 2010 keinen News-Podcast mehr, also nie. Und 10 Themenpodcasts, der 11., den hört ihr jetzt gerade, deswegen konnte er noch nicht mit in die Statistik einfließen. Ja, die News-Podcasts umfassen eine Länge von ungefähr 621 Minuten. Das waren die Ausgaben 44 bis 54 und wir haben 13 Minuten weniger aufgenommen an News-Podcasts als im Jahr davor. Das ist eine schlechte Quote, aber was soll man machen, ne? Oh. Dann haben wir noch 11 News-Podcasts, Nummer 80 bis 90. Den 90. hört ihr gerade, habt ihr auch schon am Anfang gehört, die Nummer. Und da haben wir 592 Minuten etwa aufgenommen. Das sind aber 42 Minuten mehr als im vergangenen Jahr. Also hier eine kleine Steigerung. Und der Jahresrückblick wird ja noch mit dazugerechnet. Also, denk mal, die 600 Minuten dürfen wir locker geknackt haben. Haben wir es vielleicht jetzt schon? Ja. Insgesamt umfassen die 21 Podcasts jeweils rund 58 Minuten im Schnitt. Dabei ist die längste Ausgabe, war der die Ausgabe 84 zur FBI Selection. Und die kürzeste war die zu Detektiv auf hoher See, 1 und 2, den Anime-Film-Comics. Da gab es offensichtlich nicht so viel zu besprechen. Verblüffend. Allerdings auch berechtigt. Aber ich glaube, die war trotzdem 46 Minuten oder so lang. Also so kurz war sie jetzt auch nicht, wie man vermuten könnte. Ja, genau. Am häufigsten war mit dabei Kevin und meine Wenigkeit in allen Podcasts. Ui. Zudem Olli in 18 Podcasts. Bianca war in 5 mit dabei. Johannes in 4 bisher. Und ein Dank natürlich auch noch an Shadi, Clemens und Kirito, die auch in Podcasts in diesem Jahr mit dabei waren. Vielen Dank an euch, falls ihr gerade zuhört. Dann noch einiges aus der Detective Conan Community. Ich mache mal einen kleinen Alleingang hier heute. Wir beginnen mit dem Wiki. Da ist zu nennen, dass der Rang des Kommissars abgeschafft wurde. Das war schon recht früh in diesem Jahr, ist passiert. Da gab es dann auch in dem Zusammenhang zwei neue Administratoren im Wiki, nämlich Detective Dan und Japanese Melly, beide neu ernannt. Endlich auch mal wieder eine Administratorin, nachdem Ranetschan, ich glaube 2012 oder so, aber vom Amt nicht mehr wiedergewählt wurde, sagen wir es so. Und zudem ist XX Shinichi X Ran XX zurückgekehrt ins Amt des Administrators. Er war schon mal, ich glaube, ein Jahr ungefähr Administrator, ist jetzt wieder zurückgekehrt. Und Sofu wurde ebenfalls, wie Ranetschan 2012, wurde Sofu jetzt in diesem Jahr nicht mehr wiedergewählt. Also wir haben 3 neue Administratoren dazugewonnen und einer hat uns verlassen. Ja, zudem wollte ich mich gerne nochmal bedanken bei allen, die aktuell im Wiki mit dabei sind. Wir haben ja gerade eine richtig große Aktivitätswelle. Gefällt mir sehr gut, sehr gut. Vielen Dank da an alle, die mitwirken, jeden kleinen Fehler verbessern. Alles wichtig, alles grandios. Ja, vielen Dank an alle. Genau. Dann gehen wir mal über zu Forum Conan-News. Da hatten wir in diesem Jahr zahlreiche Gewinnspiele, Manga, sonst was alles. Filme. Genau. Alles, was das Herz begehrt. Zuletzt ja mit dem Unboxing zu Film 18. Ja, 18. Und auch im Jahr 2016 starten wir mit Gewinnspielen durch. Gleich zu den neu erscheinenden Bänden haben auch wir wieder etwas für euch parat. Zusammen mit Ema. Leider gibt es ja keinen Kalender für das kommende Jahr. Aber für dieses Jahr gab es einen. Also falls ihr den habt, könnt ihr jetzt, oder habt schon das letzte Kalenderblatt aufgeschlagen, könnt ihr im nächsten Jahr noch wiederverwenden. Ich habe meinen von 2014 auch mal noch hängen. Genau, zudem waren ja in diesem Jahr zahlreiche Conventions am Start, wie in jedem Jahr. Zu nennen sind die Leipziger Buchmesse, Japan-Tag natürlich mit unserem großen User-Treffen, Animagic, Konichi, Frankfurter Buchmesse. Ja, war sehr, sehr schön, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Jedes Jahr ist schön, wenn man eine Convention oder mehrere besucht. Und wenn ihr noch nicht da wart, was schwer zu glauben ist, aber sollte ja geben, unbedingt mal auf einer vorbeischauen. Und auch dazu eignet sich dann auch unser Conan-Forum, in dem wir User-Treffen ebenfalls gerne mal wieder ins Rollen bringen, ansprechen und gerne auch organisieren. Mit eurer Hilfe, mit euren eintreffenden Gesichtern am jeweiligen Ort des Geschehens. Da freuen wir uns jedes Jahr immer wieder drauf. Genau, wenn ihr Lust habt darauf und ihr seid im Forum angemeldet, wenn nicht, holt es auf jeden Fall nach, dann könnt ihr jederzeit uns anschreiben, ein User-Treffen eventuell mit uns organisieren, wenn wir keine Zeit haben, ein inoffizielles User-Treffen, wo ihr die anderen aus dem Forum auch mal kennenlernen könnt. Das sind immer ganz nette Ideen. Genau, conanforum.org, um das schon mal vorwegzugreifen. Ja, dann beginnen wir mal mit einem kleinen Jahresrückblick, so nach den Monaten, wie wir es im Folgenden auch machen werden. Wir beginnen im Januar, da hatten wir ein zweites Interview mit Josef Scharnel veröffentlicht, nicht wahr, Kevin? Grandios war's. Ja, so war es tatsächlich. Nachdem wir im Oktober 2012 schon ein erstes Interview mit Josef Scharnel, dem Detektiv Conan-Übersetzer des Detektiv Conan-Mangas hatten, wollten wir das auch im Jahr 2015 noch einmal wiederholen. Diesmal haben wir uns auf eure Fragen fokussiert. Das heißt, ihr habt eingesendet, wir haben dafür gesorgt, dass er euch Antworten zukommen ließ. Da waren noch einmal sehr verzwickte Fragen dabei. Die Hobbys und Eigenschaften von Josef persönlich, der uns ja auch im Jahr 2015 treue Dienste beschert hat. Nicht nur im Sinne von Detektiv Conan bei EMA, sondern auch Detektiv Conan bei conannews.org. Auch hier möchte ich mich bedanken, nicht nur für das Interview, sondern auch für die eine oder andere Übersetzungshilfe, mit der er uns sehr, sehr, sehr geholfen hat. Herzlichen Dank, Josef Scharnel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Du bist ein großartiger Mensch. Ja klar, wer Detektiv Conan übersetzt, kann ja nur großartig sein, nicht wahr? Er kann Japanisch, er ist mein Vorbild. Oh, schön. Nicht Matthias Wissnet. Ja, der auch. Dann hatten wir im März, natürlich wieder am 16. März, unser Jubiläum gefeiert. 7 Jahre gibt es die Detektiv Conan Community jetzt schon. Am 16. März 2016 sind es dann 8 Jahre. Es geht immer weiter voran. Irgendwann haben wir dann 500 Jahre. Okay, das nicht. Und irgendwann sind wir tot. Doch, bestimmt, wenn nicht. Echt? Ne? Haben jetzt schon mal das verflixte 7. Jahr rum. Das ist doch schon was. Ja, puh, noch 3 Monate. Wir bleiben am Ball. Gut, dann hatten wir im März auch noch eine exklusive Vorschau auf die Shinichi Edition und auf den Secret Report aus Band 83. Die Shinichi Edition erscheint ja jetzt im März 2016, also recht bald. Da hatten wir schon knapp ein Jahr vorher Informationen dazu. Und auch beim Secret Report konnten wir exklusiv die ersten Informationen dazu enthüllen. Nicht wahr, Kevin? Genau, wir haben einmal die Farbseiten des Bandes enthüllt und auch gezeigt. zum ersten und zum zweiten gab es ja diesen Secret Report, diesen, glaub, Geheimreport hieß er auf Deutsch, mit einigen pikanten Details in und um Detektiv Conan, die es auch nach Deutschland geschafft haben, glücklicherweise. Das war ja in Japan ein so ein Mini-Heftchen, wenn ich mich richtig erinnere, in der Shonen Sunday beigelegt, bei uns im Manga-Band 83 enthalten. Ja, die Shinichi Edition, die hatten wir exklusiv sogar enthüllt vor allen anderen, vor Ema. Das war natürlich... vor Ema, ja, wow. Toll, ne? Das war natürlich ganz besonders schön, dass wir einen Band vorab ankündigen durften. Große Klasse. Ja, und nächstes Jahr dürfen wir dann auch reinschauen. Auch da haben wir natürlich wieder unsere Finger im Spiel gehabt, aber dazu eines anderen Tages mehr. Auf conannews.org. Ja, genau. Ja, unter conanwiki.org liest ihr es natürlich auch. Und auf unsere Facebook... Ah, okay, die Verweise kommen erst später. Höre ich gerade. Dann haben wir noch... mich selber. Ah, okay. Dann haben wir noch einen April-Scherz. Oder hatten wir einen April-Scherz für euch am 1. April. Eigentlich wollten wir keinen veröffentlichen, aber dann kam trotzdem einer. Da hatte sich Kevin was sehr Lustiges ausgedacht. Ein Crossover zwischen One Piece und Detektiv Conan. Ja, das war wirklich dieses Jahr. Also, mir kommt mal vor, die schlechten Scherze, die waren irgendwann 2012 oder so, aber das war ja dieses Jahr. War schlecht? Also, er hat Aufmerksamkeit generiert, definitiv, viel Aufmerksamkeit, aber er war jetzt nichts, wo ich sagen würde im Nachhinein, wow, also wer mag, kann ihn nochmal lesen, aber ja, Scherz und April, lesen auf eigene Gefahr. Vielleicht erwartet euch ja auch 2016 ein neuer Scherz. Nee, wir machen keinen Scherz 2016. Okay, fällt aus. Der fällt aus. Oh. Im Mai. Und kein Geld mehr. Gut, dann hatten wir im Mai noch im Forum den Charakter-Contest alle Jahre wieder. Da hat diesmal ein ganz unbekanntes Gesicht gewonnen, beziehungsweise allen Lesern bekannt, aber allgemein verhasst. Genta Kojima hat gewonnen vor Konnen Edogawa und Jin war auf Platz 3. Also mal was ganz anderes, aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Ja, das war der April-Scherz. War das der bessere April-Scherz? Na, Genta hat verdient gewonnen, ja, also... ging alles mit fairen Wahlbetrug, April. Nicht mal zu seiner Siegesfeier wurde man eingeladen, weil er das ganze Buffet selber gegessen hat. Oh, mit Agatha. Gut, also 2016 wird es natürlich auch wieder einen Charakter-Contest geben, so viel schon mal vorweg. Das können wir dann, hört ihr dann im nächsten Jahresrückblick oder im News-Podcast Nummer 6 2016. Wie wäre es, wenn der Gewinner einfach nicht mehr antritt? Das ist dann so, der läuft außer Konkurrenz. Irgendwann gibt es dann nur noch so Kandidaten wie das Streifenhörnchen. Das Streifenhörnchen. Von einer Kunde. Ja, natürlich. Das Streifenhörnchen. Ja. Keiko Momoi ist dann auch mit dabei. Ja. Ja, da kommen wir später dann noch dazu. Ja. Im Juli hatten wir dann einen kleinen Relaunch bei Conan News. Da gab es ein neues Design. Auch ganz schick, wie ich finde. Ja, das hast du mir auch gemacht. Da muss man Philipp auch nach wie vor ein riesiges Lob für zukommen lassen. Ich war eher so als, wie sagt man, Supervisor aktiv. Er hat mich mal, hier, schau mal, ja, ist gut, und dann war er in Ordnung. Und das war dann das neue Design, also herrlich. Ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr gut an das alte Design. Ich liebe es auch nach wie vor. Allerdings, da war nicht nur der Zahn der Zeit, da war schon der Zauberer der Zeit. Der Wächter der Zeit? Der Wächter der Zeit, heißt das so. Ja, also furchtbar. Nee, Wächter der Zeit war ja bei Conan. Der Zauberer der Zeit ist doch der von Yu-Gi-Oh! Das diskutieren wir auch jedes Jahr. Wir sind bei Cast. Das diskutieren wir in jedem Cast. Ja. Hört mal genau hin. Ein paar Conan-Anspielungen können ja nicht fehlen, ne? Geld stinkt nicht. Naja, also vielen Dank, Philipp, für das neue Design. Du hast da wirklich in die Trickkiste gegriffen und ich glaube, selbst Python war überrascht darüber, was du so aus deinem Ärmelchen zaubern kannst. Ja, freut mich sehr, dass es gefällt und dass Conan News jetzt so schick aussieht, dass Lasse sich gleich gedacht hat, komm, mach ich da auch mit. Ja, das war der Grund, genau. Ja, wusste ich doch. Ich hab's immer schon geahnt. Also ich nicht. Gut, zudem waren wir im Juli auch noch in Berlin und haben dabei den Synchronarbeiten von 18. Film Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension zugesehen. Ichigen no Sniper. Aber nicht alle. Dimensional Sniper. Da haben wir beigewohnt bei den Synchronarbeiten. Und das gesagt, war... Wir haben uns einen Kindertraum erfüllt, oder? Ja. So war's doch. Das war schön, oder Kevin? Es war wunderschön. Ja. So wollte ich das hören. Auch. So wollte ich das hören. Gut. Ich fahre dann zum nächsten Film, zu Kaito Kid. Ich gebe dir nachher die Adresse. ja, wichtig zu sagen, das war für mich das Highlight, das absolute Highlight des Jahres. Tobias Müller mal zu sehen, zu hören und mit ihm mal so, hallo und hey, du bist ja echt. Und dann hat er auch noch geantwortet und wir haben gesprochen und ein Interview geführt, das ihr sehen könnt, hören auf könnt. Auf youtube.com/connennews. Richtig. Oder connennews.org/youtube. Das müsste auch gehen, ja, hab ich mal eingerichtet. und Interview unbedingt anschauen, den Film unbedingt anschauen, zu dem ja das Interview basiert, im weiteren Sinne. Tobias Müller, grandioser, lustiger Mensch. Ich habe viel gelacht. Du ja auch, Philipp. Philipp auch. Er auch. Ja, und jetzt hat er den Geld. Dann geht's weiter. Im März 2015 hatten wir die Information, beziehungsweise gab es die Info von Crunchyroll, dass Detective Conan nicht verfügbar ist. Magst du noch Agent Camel sagen? Agent Camel. Ah, schön. Aber Crunchyroll ist immer noch mein Liebling. Crunchyroll, andere Camel. Ja, tatsächlich gab es diese Meldung. und es ist auch so gelaufen, dass wir uns ja informiert hatten bei Crunchyroll, wie es denn wäre, Conan-Folgen online zu zeigen. Da sagte man uns leider exklusiv, dass das nicht geht. Ja, das nicht geht, ja. Dass die Rechte nicht verfügbar werden, wie immer. Dann machen wir weiter mit den wie versprochenen Themen, was ihr ja schon angerissen hattet. Im Mai hat KSM Anime einen Anime lizenziert, der über 400 Folgen hat. Da ging dann die Diskussion, welcher Anime kann das sein? Ist das vielleicht ein Anime mit Detektiv am Anfang und Conan am Ende? Aber es sollte nicht so sein. So gesehen. Im September wurde dann bekannt gegeben von Kaze, dass Magic Kaito Kid the Phantom Thief ab Januar 2016 erscheinen wird. Also erst nachdem im Januar ja bekannt gegeben wurde, Januar 2015, dass es irgendwann erscheinen soll. Dann im September die Terminfixierung auf den Januar bis voraussichtlich Ende Mai 2016. Ja, joa, das ist genau. Auch schon bald. Und danach ging dann im Oktober der Lizenzpoker um Detective Conan los. Angestoßen von, ich glaube, KSM Anime war das, die das irgendwie populär gemacht haben und dann sind da alle darauf aufgesprungen und hier und da, es ging hin und her. Auf jeden Fall ist die Detective Conan Lizenz wieder verfügbar und dann hatte im November KSM Anime eine sehr begehrte, eine der meist gewünschten Serien lizenziert, wo alle dann spekuliert hatten, oh, ein I im Namen, oh, was kann das sein? Was wird es? Digimon ist es geworden. Ja. Nicht Detective Conan. Ich würde mal gerne nochmal zum Oktober zurückkommen. Gerne. Denn da ging es ja darum, um diese Lizenz, die verfügbar wurde. Tatsächlich ging der große Rummel erst durch KSM los, beziehungsweise einem Chatverlauf, der veröffentlicht wurde online. Und es ist so, dass auch wir schon vorzeitig informiert drüber gewesen sind, mit unseren Partnern von anime.de, dass die Lizenzen definitiv verfügbar sind, seit August auf jeden Fall. Und wie der Stand jetzt aktuell ist, das weiß ich zwar nicht, ob sie noch verfügbar sind oder ob sie sich jemand gesichert hat. Oder ob darüber verhandelt wird. Genau, oder das, wobei ja die Verhandlung völlig außer Frage steht, denn da hat ja KSM geantwortet, es würden sich, ich zitiere vorsichtig, alle auf Conan stürzen aktuell. Natürlich. Natürlich. Das ist ja eine riesige Serie, zwar eine riesig lange Serie, was ja auch immer ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich birgt, aber eben auch eine riesige Serie, die bei Kaze auf DVD riesige Erfolge feierte. Auch dieses Jahr wieder. Und man darf ja nicht vergessen, eine große Fangemeinschaft und die Serie läuft ja in Japan immer noch, das ist auch immer ein Argument. Ich denke mal, wenn man jetzt die alten Yu-Gi-Oh!-Folgen sich irgendwie lizenziert, gibt es ja auch Fans, aber das ist eben, läuft nicht mehr, sondern irgendwelche Nachfolgeserien, wenn die noch laufen. Aber das ist ja eben nicht mehr das Alte. Und ich meine, Detective Conan, One Piece, das sind solche Serien, die ziehen immer noch. Und Dragon Ball auch, obwohl es beendet ist. Aber Detective Conan, wenn man da 333 Folgen hat, dann hat man auch ordentlich Schmackes im Programm, sage ich mal so. Ja, aber auch dann schon natürlich. Da braucht man nicht mal erst neue Folgen haben. Nee, die 300. Mit den alten wäre man schon wirklich bedient, ne? Ja. Mit Einkaufen. Und vielleicht die Filme noch dazu und dann hat man ein großes Rundumpaket. Definitiv. Gut, ich würde sagen, wir verlassen mal die Serie Detektiv Conan und machen weiter mit den Filmen, beziehungsweise einem Film eigentlich, nämlich Film 18, Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Genau, Sniper. Dimensional Sniper, ich danke. Der jetzt ja in Deutschland veröffentlicht wurde, da können wir noch einmal kurz zurückverfolgen, wie das denn geschah. Im März war es so, dass der Film 18 angekündigt wurde für den Herbst diesen Jahres. Dann begann im Mai die Synchronisation, beziehungsweise wurde angegeben, dass die Synchronisation im Juli startet. Im Juni gab es dann die technischen Details und auch die Cover der DVD und Blu-ray wurden bekannt gegeben. Im Juli waren wir dann vor Ort bei der Synchronisation. Wahnsinn. Hatten wir ja schon berichtet und haben dann auch die Sprecher exklusiv bekannt gegeben, wer denn dort mitspricht im 18. Film. Kevin kann gerne noch ein paar nennen. Ja, wir haben ja einige auch alte Sprecher wiederbekommen. Zum Beispiel Ayano Koji, den Streifenhörnchenmann. Der wurde wieder von Oliver Siebeck gesprochen, den viele als Vegeta kennen. Und auch Uwe Jelinek hat sich als Shuichi Akai Nummer 1 wieder zurückgefunden. Das sind so zwei kleine Perlen, möchte man sagen, kann man sagen, aus der alten Kurve oder alten Sprecherriege, die es wieder in den neuen Film hineingeschafft haben. Was mich persönlich sehr gefreut hat. Ja, genau. Und dann im August gab es den 18. Film schon vorab mit deutscher Synchronisation auf der Animatic zu sehen, was erst gar nicht angekündigt war, aber dort durften wir ihn dann tatsächlich schon bewundern. Und auf der Konichi im September gab es den Film dann auch schon vorab zu kaufen auf DVD und Blu-ray, ehe er dann, ich glaube, Ende September erschien. Und 25. Kevin weiß es noch ganz genau. Und dann erschien ja auch wenig später noch eine Collector's Edition mit einem Conan-Plüschi dazu. Also alles dazu veröffentlicht. Ah, und ich möchte noch sagen, als Sprecherin kehrte noch zurück für Jodie Starling, Victoria Sturm, was mich am allermeisten gefreut hätte. Da habe ich wirklich ein bisschen für gekämpft, sag ich mal, ja. Das hat mich dann sehr bewegt. Ja. Gute Sprecher mit dabei, guter Film. Wir machen auch noch einen Audiokommentar dazu, der kommt noch nicht vergessen. Dann noch ein paar andere Informationen zu anderen Filmen auf Anime On Demand. Da wurden jetzt ja etliche weitere Filme veröffentlicht. Ich glaube Film 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 sind dort verfügbar. Genau. Die wurden alle in diesem Jahr dort veröffentlicht, also könnt ihr euch dort anschauen. Leihen für, ich glaube, 2,99 und kaufen für 7,99 Euro. Und natürlich alles legal. Ja, im Stream und aber auch im Premium-Abo enthalten, soweit ich das noch richtig weiß. Also wer schon Premium-Abo nennt bei Anime On Demand ist, der kann sich die Filme einfach ansehen. Viel Spaß. Das ist ja doll. Genau, und DVDs und Blu-rays gibt's auch noch immer noch im Handel, wird noch produziert. Natürlich. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da gab's ja dieses Jahr etliche neue Manga. Da wurden wir überschwemmt von Egmont Manga. Und passend dazu gab es ja einen auch neuen Rekord. Den Conan-Krimi-Sommer dieses Jahr, der vor kurzem beendet wurde. Genau, wir beginnen mal im Januar wieder. Dort erschien Band 82. Was für ein Band. Ja, schon lange her, muss man sagen. Wir sind ja mittlerweile schon bei Band 85 und 82 dann im Januar. Im Februar wurde bekannt gegeben, dass in Deutschland bisher über 2 Millionen Detective Conan Exemplare verkauft wurden, also auch eine beachtliche Zahl. Wir hatten ja vor einigen Jahren schon mal, wurden wir darüber informiert von Egmont Manga, dass Conan Auflagenmillionär ist, jetzt die 2. Million geknackt. Seit 2001 bis Januar 2015 über 2 Millionen verkaufte Bücher von Detective Conan. Herzlichen Glückwunsch. Allein in Deutschland. Allein in Deutschland, spricht schon für sich. Ja, für eine sehr erfolgreiche Serie. Genau. Ja. Dann im April Band 83, der nächste Band. Im Mai die FBI Selection. Im Juni die Gosho Aoyama Short Stories, die sehr lustig sind. Sehr lesenswert. Juli. Mal was anderes. Band 84. Aber wiedererkennungswert. Im August Detektiv auf hoher See 1. Im September Detektiv auf hoher See 2, der Anime-Film-Comic. Im Oktober Band 85. Im Oktober auch noch der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, der Anime-Film-Comic Nummer 1. Und im November dann noch der zweite Teil dazu, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension 2. Also etliche Bände, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Habt ihr denn ein bestimmtes Band-Highlight aus diesem Jahr? Wo würdet ihr sagen, da müsst ihr unbedingt zuschlagen? Ja, Das absolute Highlight für mich in diesem Jahr, ich sage es auch nochmal, ist die Rückkehr von Shuichi Akai. Lange tot geglaubt oder nicht tot geglaubt, je nachdem, wie man es sieht. Endlich ist er wieder da. Endlich wird aufgeklärt, wie er alles angestellt hat. Und ja, absolut spannend, dem zu folgen. Gefühlt innerhalb von 10 Minuten durch. Und ja, das war mein persönliches Highlight. Ich habe es immer gewusst, dass er wiederkommt. Auch damals schon. Ich konnte mich damit nicht zufrieden geben. Ich saß zu Hause und sagte, war niemand zufrieden. Nein. Ich schon. Und deshalb auf jeden Fall meine Empfehlung. Band 85, Band 84 ist ja in beiden so ein bisschen drin. Ne? Also ja, ja. Ja, auf jeden Fall zwei Bände sozusagen, die zusammengehören, um dieses Highlight komplett zu erleben. Gerne auch über den Wikishop. Dem ist auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Da gebe ich Olli einfach total recht. Weil wer hat nicht darauf gewartet, dass ja Shuichi Akai wiederkommt? Also meiner Meinung nach auch das absolute Band-Highlight in diesem Jahr, Band 85. Und ja, abseits davon gab es ja auch zig tolle Manga. Vor allem, dass die Anime-Film-Comics nach Deutschland gekommen sind, ist auch grandios. Ja. Großes Lob dann nochmal an Ema. Ja, und wir hatten ja auch in einem regulären Band Farbseiten, das darf man ja, ja auch genau nicht vergessen. Das ist auch wieder so ein kleines Highlight und das wird sich dann, setzt sich über das ganze Jahr fort, auch mit den Short Stories, Gosho Yamas Short Stories, die fand ich auch sehr gut. Es war irgendwie ein sehr gutes Manga-Jahr, wie ich finde. Ja, ein bedeutendes Manga-Jahr für Deutschland, für Detective Conan in Deutschland. Zwar ist eigentlich auch Shuichi Akai mein Highlight, allerdings, weil ich noch nie Conan Farbseiten so genießen konnte, wie das Ema uns mit Band 83 ermöglicht hatte. Band 83 ist mein Highlight, tut mir leid, ja. Ich liebe die Farbseiten. Und ich blätter auch heute noch gerne, sehr, sehr gerne in genau diese hinein. Band 84 war das. 83 war das mit dem Secret Report, nicht wahr? Ja, die Geheimakte. Stimmt. Die war auch sehr schön. Also meine Band-Highlights waren, also im Prinzip sind es immer die Randgeschichten gewesen. Ich fand den Shinichi-Rückblick im Aquarium mit ran, fand ich natürlich als Shinichi-Fan sehr, sehr schön. Auch wenn er am Ende mal wieder ein totaler Idiot ist. Finde ich auch. natürlich. Ja, das ist so, wenn Ran dann am Ende wieder weint, das finde ich immer, den Moment finde ich blöd. In Band 82, der Katzenfall war auch sehr schön. Ach, in jedem Band war eigentlich immer ein schöner Fall. Band 82 übrigens auch der aktuellste Auftritt von Kaito Kid. Wenn man hier in Deutschland Kaito Kid-Fan ist, dann sollte man da reingucken. Oh, das mache ich. Definitiv. Andere Bände haben die nämlich nicht mehr. Ja. Dann noch der Hinweis, im Oktober hat Ema auch schon das Frühjahrsprogramm für 2016 bekannt gegeben. Band 87 erscheint im April, 88 im Juli und Shinichi Returns, der Nachfolgeband von Shinichi Edition, der im März erscheint, der Shinichi Returns erscheint dann im September, genau. Ja, die Shinichi Edition schon mal alle vorbestellen. Da bei unserem Amazon Wikishop. Ja, überall. conjuice.org/Amazon. Müsste gehen, ja. Und im Dezember gab es noch eine Umfrage, Vote for Conan. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Das besprechen wir eigentlich erst im News-Podcast im nächsten Jahr, aber vorab kann man es ja auch schon mal. Ja, ein paar kleine Infos dazu. Wir hatten uns mit Ema mal auseinandergesetzt und gesagt, Mensch, in Japan gab es mal einen Sonderband, bei dem die Fans abgestimmt haben über ihre Lieblingsfälle. Das war jetzt etwas zu viel des Guten. Allerdings haben wir uns darauf verständigt, ein Thema vorzugeben, oder gleich drei Themen. Ihr könnt entscheiden zwischen, oder ihr konntet entscheiden, zwischen Alheimera, ja, Heiji Hattori, ja, und den Detective. Ja! Ja, gut, dann ist vielleicht. Ja, Genta! Er hat den Charakter-Contest gewonnen, der muss jetzt auch. Ja. Okay, das wird Wenn es zu jedem Detective Boys Band einen Aal auf Reis gibt. Warum nicht gleich die Special Genta Edition? Oh, ja. So viel Special Material gibt's Edition nicht. Ja, jedenfalls bin ich schon sehr gespannt auf das Ergebnis und vor allem auch auf den Sonderband, welcher ja dann im Herbst 2016 in Deutschland und nur exklusiv im deutschsprachigen Raum erscheinen wird. Und ja. Vergisst nicht, ihr könnt ihn mitbestimmen. Machen wir dann weiter mit ein paar spoilerfreien Zonen oder mit der spoilerfreien Zone. Beginnen wir zunächst mit den japanischen Filmen. Da gab es ja jetzt einige Informationen zu Film 19 und auch Film 20. Zunächst gab es im Januar einen neuen Trailer zu Film 19. Dann wurde auch noch das Poster zu Film 19 veröffentlicht. Goka no Himawari. Im März dann noch ein weiterer Trailer, in dem auch Shinichi das erste Mal zu sehen war. Und es wurde die Kooperation mit der Anti-Piraterie-Kampagne bekannt gegeben, das was ich Video hier so lustig. Das ist toll. Das kann ich auch nur empfehlen, dieses Video ist der Wahnsinn. Also einfach reinschauen und weglachen. Weil mit dieser uralten Kamera, die man auch so den Bildschirm rausklappen kann. Ja, genau. Herrlich gut. Im April war dann der Kinostart von Film 19 und direkt dazu wurde auch schon der 20. Film angekündigt am Ende, wie gewohnt. Über den jetzt ja auch schon einiges bekannt ist, aber zunächst noch zu Film 19. Schon in der ersten Woche, glaube ich, hatten die Millionenmarke geknackt und irgendwann stand dann auch fest, es ist der kommerziell erfolgreichste Film überhaupt, wenn man den Conan Lupin-Film rausrechnet, soweit ich weiß. Conan Lupin war immer noch erfolgreicher. Kann ich auch gut verstehen, wenn da zwei Genres zusammentreffen, wenn man Conan One Piece Crossover machen würde, wäre es auch erfolgreich. Ich glaube, Film 19 hat auch in Japan, der ist jetzt so gleich angelaufen wie der neue Dragon Ball Film in Japan. Und ja. Ich glaube, aber Conan hat sogar mehr eingespielt. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, das war irgendwie so komisch. Detektiv Conan hat mehr Geld eingespielt, aber in Dragon Ball waren mehr Besucher. Mysteriös. Überlängenzuschlag bei Detektiv Conan. Ja. Ja. Ja, vielleicht sind Detektiv Conan-Gucker eben die ehrlicheren Leute. Ja, aber der kommerziell erfolgreichste Film wird es nicht lange bleiben, denke ich mal, denn Film 20 steht ja in den Startlöchern. Da gab es jetzt Film 20 steht jetzt in den Startlöchern, aber die werden damit das nicht überholen. Der Kaito-Kid-Hype ist zu groß. Ja, ich denke, das könnte gut klappen mit Film 20, ja, denn doch. Ja, doch. Das glaube ich auch. Trailer versprechen ja schon einiges Spannendes, da hatten wir auch häufig drüber berichtet. Gibt jetzt schon, ich glaube, 2-3 Trailer und zahlreiche Informationen. Das FBI ist mit dabei, die Organisation ist komplett mit dabei, ja. Sogar Rum wurde angekündigt, Ai ist auch mit dabei, was will man mehr? Kier, Shuichi Akai, wer fehlt? Jody, ja. Detektiv Conan, Agent Kammel. Detektiv Conan. Natürlich ist Conan mit dabei. Kogoromori. Nachrichtendienst. Professor Agasa mit deinem Rätsel. Und ja! Voller Spoiler. Dieses Rätsel immer. Ich kenne den Film ja auch noch nicht. Wieso ist das ein Spoiler? Und Bomben sind auch mit dabei. Oh. Sorry für den Spoiler. Ja, wie immer. Ja. Der erscheint dann im April 2016. Dann hört ihn auch im... Also im Kino, ja. Dann. Ja, genau. News-Podcasters drüber. Und irgendwann erscheint er auch in Deutschland. Herbst 2017. Dann noch zur regulären, spoilerfreien Zone. Wir sind ja praktisch mittendrin. Im Februar wurde bekannt gegeben, dass ein Detective Conan Café in Japan eröffnet. Ich glaube, zwei Filialen waren das, die dann im März losgingen. Nicht wahr, Kevin? Eins war in Osaka und eins war noch woanders. ich weiß aber, dass beide nur für so 2, 3, 4 Wochen offen waren. Wie, und danach wieder geschlossen hatten. Warum? Das waren nur so Aktionen, das war ja Werbung für den neuesten Conan-Film. Da freut zum einen man und zum anderen. Und sowas. Und zum anderen waren die ja in dem Bahnhof integriert, irgendwie so. Ja, wie so ein Starbucks halt, ne? Haben sich da so ein Häuschen gemietet im Bahnhof und dann halt mal ein Café draus gemacht. Ja. Wir hatten ja auch ein paar exklusive Bilder aus einem der Cafés, denn wir hatten mit mangareviews.de dort einige Korrespondenten vor Ort. Auch da sage ich nochmal herzlichen Dank. Gerne bei connews.org reinklicken und die Bilder ansehen. Phänomenal. Ja, auf jeden Fall mal ansehen. Also was da einem geboten wird, das kennt man hier in Deutschland gar nicht mal von uns. Zitronentee, hoffentlich ohne Kapsel. Und ich würde nicht das größere Stück Baumkuchen nehmen, um dabei zu bleiben. Also das Café sehr empfehlenswert, ist leider schon geschlossen, denke ich mal. Oh. Ja, schon geschlossen. So war es dauerhaft. Ich dachte, dafür dauerhaft. Eröffnete im März dann der Detective Conan Totori Sanddünen Flughafen, irgendwie so. Ja. Und hat auch wieder Totori dicht gemacht? Sanddünen Flughafen. Also dicht in dem Sinne, dass man dort tatsächlich einige Umbauarbeiten hat walten lassen. Ab dem 1. März war dann die große Neueröffnung zu Ehren von Gosho Aoyama. Ja, auch da denke ich, ein super Highlight für Aoyama. Was gibt's da schon? Bahnhof, Flughafen, Statuen hat er ohne Ende. Ja, da kommen wir ja noch dazu. Ah, da kommen wir noch. Genau. Er hat schon viele Statuen. Und es kommen bestimmt noch mehr. Genau. Zudem gibt es seit November die Aktion 20 Überraschungen zu 20 Jahren Anime. Da weiß Lasse doch sicherlich genaueres, nicht wahr? Ja, das ist eine Aktion von der Shonen Sunday, die ja Detective Conan in Japan rausgibt. Und das soll ist quasi die Hype-Maschine zu Film 20. Die Hype-Maschine. Ja, muss ja auch irgendwie angeschmissen werden, jetzt wo man kein Kaito Kid hat. Stimmt, allerdings, ja. Muss man das anders anwerfen. Die haben sie eigentlich gesagt, wird wöchentlich irgendwie gemacht, aber jetzt machen sie irgendwie 2 pro Heft, alle 2 Wochen oder so. Naja, keine regelmäßige Veröffentlichung. Und das sind verschiedenste Aktionen, die vor allem in Japan wichtig sind. Die erste Überraschung war jetzt die 2 einstündige Anime-Specials im Januar. Die kommen mit einem berühmten japanischen, im echten Leben, einem Schauspieler, der da auftreten wird. Quasi. Und dann gibt es verschiedene Sachen wie Real Escape Games, wenn ihr wisst, was das ist, das sind so. Also im Prinzip sind das alles Aktionen, die vor allem für Japan wichtig sind. Also Real Escape Games Geschäfte, ja. Welche Special DVDs, die da erhältlich sind. Mal wieder zu unverschämten Preisen wahrscheinlich. 5 Yen. Ja. 5 Yen. Ja, das wäre schön, ja. Und da kommen jetzt noch 11 Überraschungen kommt noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ausgelassen wurde. Wir haben ja noch im März gehabt Gosho Aoyamas Krankheit. Das war auch vorhin in den News, haben wir den Punkt übersprungen. Stimmt, wieso habe ich den übersprungen? Ich wollte eigentlich da bei dem Punkt oben mit rein haben. Wieso haben wir den übersprungen? Ja, ich fasse das mal kurz zusammen, wenn es soll. Also Gosho Aoyama, ich sag den Namen immer falsch. zu Kapitel 920 am 18. März in der Shonen Sunday war eine Nachricht dabei, dass unser Lieblingsmangaka jetzt im Krankenhaus ist und bereits eine Operation hinter sich hat und bis zum Sommer im Krankenhaus bleiben muss, was er dann geblieben ist bis 22. Juli, wo Kapitel 925 erschienen ist und wie gesagt darin eine sehr lange Pause, wo nur sporadisch Kapitel erschienen sind. Es war auch schon bekannt gegeben worden, dass er im November bzw. Dezember 2014 auch schon mal 2 Wochen im Krankenhaus war. Deswegen, das hat er irgendwann Anfang 2015 mal gesagt, deswegen konnte man das wahrscheinlich vorhersehen schon. Wir wissen nicht, er hat gesagt, private Sachen. Es hat mich eigentlich auch nicht überrascht, dass er krank ist, weil ehrlich gesagt, Mangaka haben so einen harten Arbeitsalltag. Ich glaube, Ichiro Oda von One Piece, der ist auch irgendwie jedes Jahr im Krankenhaus gefühlt. Ja, das ist wirklich so. Ja, die haben, also Gosho sagt selber, er schläft 3 Stunden am Tag. Ja, Gosho schreibt ja auch immer am Anfang von einigen Kolumnenbänden immer über seinen Arbeitsalltag. Und was ich da lese, ist eigentlich nie etwas, wo ich denke, wow, ich würde gerne mit dir tauschen. Nicht? Ja. Nee. Du kriegst einen Flughafen. Deswegen haben wir ihm ja auch Postkarten geschickt zu seinem Krankenhausaufenthalt. Genau. Richtig. Gute Besserung, Aoyama-Sensei, mit EMA und Connews.org. Das meistgenannte Wort in diesem Podcast. In diesem Jahr. Ich glaube, das war deswegen, ich bin übrigens auch darauf gekommen, weil die Eröffnung des Flughafens, da konnte er nicht dabei sein wegen seinem. Genau, er war nicht dabei. Deswegen. Ja. Es geht ihm jetzt ja auch wieder gut. Er hat ja, wenn man die japanischen Kapitel verfolgt, ordentlich was hingelegt. Ja, dazu kommen wir später noch im dazu Manga in Japan Teil. Spoiler von dem Jahr, weil er hat ordentlich Kapitel abgeliefert wieder, also es geht ihm wohl wieder gut. Ja, hoffen wir es. Dank unserer Postkarten, vielen Dank an alle, die eine hingeschickt haben. Ja, über 100 Leute. Aus Deutschland, Österreich, USA, Italien. Spanien, Äthiopien, ach nee, die nicht. Rumänien. Ja, Rumänien natürlich auch. Dann haben wir noch eine Meldung aus dem November. Und zwar gibt es jetzt eine neue Kaito Kid Statue in Japan. Direkt neben der Gosho Aoyama Manga Factory. Von Conan. Nicht wahr, Kevin? Ja, genau. Diese steht ja auch in Tottori, der Geburtspräfektur von Gosho Aoyama. Und dort findet man alles. Also alles. Ein Flughafen. Alles, ja. Flughafen, Bahnhof, Statuen. Manga Factory ist alles. Der Maizuru-Hafen, oder wie war das? Ja, die Maizuru-Bucht. Ja, genau. Zitronenkuchen. Alles Mögliche. Also der echte Fan, der muss dahin. Japan, alles klar, nach Tottori. Einmal die Mystery-Tour nachspielen, die auch dieses Jahr dort war. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Genau. Herrlich. Ja. Gut, Dann möchte ich mich an dieser Stelle von Kevin verabschieden. Wir haben jetzt noch den Anime in Japan und den Manga in Japan zu besprechen. Da möchte Kevin wie gewohnt nicht gespoilert werden. Nö, auch in diesem weiß Jahr ich nicht. Schon. Langjährige Nö. Erfahrung. Gut, ich bedanke mich, wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und so weiter, ne? Ja, ja, vielen Dank, Philipp. Ich wünsche euch Zuhörern ebenfalls schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns bestimmt wieder. Ihr hört jetzt die Spoiler-Hilfe. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Ciao, tschüss. Ciao. Mach's gut, Kevin. Wobei, ist Weihnachten nicht schon vorbei, wenn das hier rauskommt? Ja. Gut, dann gehen wir direkt über zum Anime in Japan ohne Kevin, aber ich habe ja noch reichlich weitere Moderatoren hier mit an Bord. Vier an der Zahl. Und da gab es in Japan zahlreiche neue Episoden, 41 an der Zahl, nämlich Episoden 763 bis 803. Das sind zwei mehr als im letzten Jahr, 2014, komischerweise. Und 22 von diesen 41 Episoden waren Filler-Episoden, also die Mehrzahl der Episoden. Filler, 19 Manga-basierte Folgen. Und das sind 7 Folgen mehr als im letzten Jahr. Letztes Jahr nur 15 Filler-Folgen, jetzt 22. Und 7 remasterte Folgen haben wir präsentiert bekommen. Das ist aber eine weniger als im vergangenen Jahr. So viel dazu. Genau, dann noch kurz was zu den Openings. Da haben wir zu Beginn des Jahres noch Dynamite gehört von Mai Kuraki, dann We Go von Breakers war das, glaube ich, ne? Und Naso kam dann im September. Von der besten Band der Welt, La Pom Pom. Ach ja, stimmt, das remasterte Opening da. Und die werden uns auch noch lange begleiten. Ja, leider ja. Und das ganze Jahr über gab es nur ein Ending, das 49. Kimi e no Uso. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ja, spricht man so aus, danke. Ein tolles Ending. Ja, finde ich auch. Wunderbar. Ja. Es ist mit mehrmals hören wird es auch immer besser. Man gewöhnt sich dran, ne? Ne, es ist teilweise echt wirklich. Aber das Problem, ich fand es immer, ich überspringe die Endings ja sowieso meistens immer. Aber ich find, was? Das gehört doch dazu. Ja. Naja, ich will aber auch nicht jedes Mal eher an Shinichi und Ran im Restaurant erinnert werden. Das ist auch immer noch so ein Wunderpunkt. Ach so. Das ist, ja. Aber das Schöne ist ja, dass das Ending das ganze Jahr lief. Und wenn die das weiterhin so machen, kriegen wir ein Jahr La Pompon mit einem Remastered Ending. Ja. Also da ist jetzt wirklich die Ironie drin. Das finde ich auch richtig toll. Ja, Januar geht's ja los mit dem nächsten Opening. Also das Kimi e no Uso ist jetzt abgesetzt offiziell. Ja, ansonsten Episoden-Highlights in diesem Jahr, oder Highlight dürfte wahrscheinlich gewesen sein, die Rückkehr in Scharlachrot von Shuichi Akai, was wir auch im deutschen Manga schon hatten. Ja, ansonsten gab es ja eine ganze Filler-Welle mit spannenden und nicht so spannenden Episoden. Und lustige. Habt ihr denn ein besonderes Highlight an Episoden oder an Fillern, auf das ihr jetzt gerne zurückblickt, wenn ihr sagt, ah, 2015, das war mein Episoden-Highlight. Diese Folge gucke ich mir jetzt nochmal an. Welche würdet ihr euch angucken? Ja, also es war ja bei den Füllern vor allen Dingen, fand ich dieses Jahr sehr interessant, weil es viel in die lustige Schiene ging. Da gab es wirklich so einige, ja, lustige, bessere Folgen, fand ich. Wir hatten doch auch dieses absolut abgedrehte Verfolgungsjagd mit wo Kokoro da in dieser Verbrecherbande eingeschleust wurde, wo sie alle Codenamen hatten mit Mund und Schnurrbart und so. Mr. Schnurrbart! Das war so eine mit, also das war wirklich, das war so die erste Folge, die so richtig abgedreht war, aber sie war auch wirklich gut und total lustig und irgendwie, ja, fand ich, war das irgendwie so, weil das so was völlig anderes war, was man gar nicht erwartet hat. War das so ein bisschen, ein kleines Füller-Highlight sozusagen, weil es mal was völlig Neues war und total aus der Reihe geschlagen ist. Das gucke ich mir gerne nochmal an. Also ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern, dass ich eine Folge besonders gut fand, aber wie Olli schon sagte, es war halt super lustig dieses Jahr. Selbst die Filler waren halt wirklich total interessant. Und man hat sich total unterhalten gefühlt, als man sie angesehen hat. Auch wenn manche Dinge so nicht so ganz typisch ernst waren, wie das für Detektiv Conan normal der Fall ist. Ja, klar. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der gesagt hat, oh, ich lasse die Filler jetzt aus, ich habe da keine Lust drauf. Guckt sie euch trotzdem an, wenn ihr mal die Zeit dazu findet und Lust habt auf ganz viel Detektiv-Conan. Es war auf jeden Fall irre unterhaltsam. Ja, wenn ihr nicht wisst, welche Füllerfolgen zu den besseren zählen, dann könnt ihr auch gerne nochmal in die Podcasts reinhören, die News-Podcasts. Da genau. Bewerten wir die Episoden ja immer am Ende. Ja, wobei man generell sagen kann, also meiner Meinung nach, dass dieses Jahr die Filler-Episoden doch konstant gut geworden sind. Also ja, auf bessere Niveau auf jeden Fall als letztes Jahr. Also ja. Die drittklassige Schlussfolgerung des träumerischen Jahres möchte ich da gerne negativ herausheben. Es gibt noch Ausreißer. Ja, das Ding ist, das ist, ich würde es nicht so konstant sagen, sondern es gab Ausreißer in beide Richtungen, fand ich. Also es gab auch klar gute Filler. Ich würde tatsächlich das träumerische Mädchen auch zu einer besseren Filler ziehen. Ja, Es kommt darauf an, ob einem der Humor dieses Mädchens gefällt. Siehste, nein, wo war denn da ein Humor? Das habe ich auch nein, wo war denn da ein Humor? Aber zum Beispiel, also gute Filler-Folgen gab es. Also auch 795, die verschwundene junge Dame war toll. Ja, das war auch gut. Aber dann gab es eben auch Folgen wie 803, irgendwie hütet euch vor Feuerfallen, die irgendwie gar nichts war. Dann gab es auch noch Detective Boys gegen Detective Senioren. Oh Gott, ja. Die war Schwachsinn. Nee. Diese Nebelinsel hat mir auch nicht gefallen mit dem Kogoromori. Kogoromori, ja. Ach, das war doch was anderes. Die Folge 20 Minuten, aber irgendwie 9 Charaktere mit Namenkarten eingeführt. Das habe ich auch nicht verstanden, warum. Aber, um mal beim Positiven zu bleiben, der Takagi-Fall mit den Handschellen, bester Filler-Fall des Jahres, mein absolutes Highlight, schlägt alle anderen Folgen, das war die Krönung. Nicht hier irgendwie das bewegliche Ziel, irgendwie Folge 799, wo Conan den fallenden Typen mit dem Ball wegkriegt und der überlebt. Das war auch sehr lustig, aber gegen die Handschellen, wo die im Auto hin und her wackeln, weil der Typ da gegen die Tür schlägt, der Wahnsinn, ey, das. Also, okay, ja. Ah, schön. Ja, man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt natürlich die längste Filler-Reihe in der Geschichte der Serie wegen Goshos Pause auch eben. Ja, klar. Klar, müssen die ausgleichen, sonst kommen sie zu nah. Ich glaube, der Manga, die waren irgendwie nur 12 Kapitel, war der Manga dem Anime voraus und jetzt sind es auch schon wieder 30. Also das haben die inzwischen wieder hingekriegt. Tatsächlich muss man aber sagen, der letzte Manga-Fall war ja der mit den drei Entdeckern. Ja, der mit Rum, ja, der genau. Andeutung da, ja. Und tatsächlich muss man sagen, für die japanischen Zuschauer, ich beschäftige mich ja jetzt auch, seit ich die News mache, mit den Quoten. Und tatsächlich, die Manga-Folge, die zweite, letzte, drei Entdecker Teil 2, hatte alle Filler danach hatten eine höhere Quote in Japan. Wirklich jeder. Die hatte 7,1% Quote. Und alle anderen hatten höher. Ja. Das mit dem, wo er den wegkickt, mit dem hatte sogar 10% Quote. Das schafft Conan auch nicht mehr regelmäßig. Ja, das spricht doch für die Qualität der Filler. Der Filler-Folgen. Ja. Nee, die Japaner interessieren sich einfach nicht dafür. Nee, oder ich glaube, das ist auch so, die gucken eher Filler, weil sie den Manga schon gelesen haben, glaube ich. Das ist mir auch aufgefallen generell bei den Quoten in Japan. Also generell auch bei den Japanern, die ich kenne, die sagen alle, dass die Fälle halt total interessieren, aber weniger die Rahmenhandlung. Und deshalb gucken sie sich auch übertrieben viele Filler an oder lesen super gerne die Short Stories, die ja bei uns schon eingestellt worden sind. Kann man so machen. Und da fragen sich die, ich meine, gerade im englischsprachigen Forum sagen alle, oh Gott, warum bringen die dauernd Filler? Und es werden jetzt noch mehr Filler kommen tatsächlich im Januar. Vor allem auch erstaunlich viele einteilige Filler. Früher gab es dann mal Zweiteiler und sogar einen Dreiteiler, aber jetzt eigentlich nur noch Einteiler. Also das ist auch überraschend, finde ich. Wie man in Quoten sieht, sie kennen ja offensichtlich ihre Zielgruppe in Japan, die Hauptzielgruppe. Das scheint also ja zu funktionieren. Solange es keine Pause ist, keine längere, alles in Ordnung. Was sagt ihr denn zu den Manga-basierten Fällen? Da gab es auch einige, angefangen mit der angespannten Teeparty, wo haben wir angefangen, mit dem Drachenfall da, wo der Drachen da geflogen ist. Der erste Fall war, der dieses Jahr umgesetzt wurde, war Conan und Heiji, Code der Liebe. Ah, stimmt, der noch davor, Brücke, ja. Mit meiner Kasua, wie Heiji so schön sagt. Und dann der letzte war drei Entdecker, also für alle, die es interessiert, von Band 83 bis Mitte von 86 haben sie umgesetzt dieses Jahr im Anime. Ja, sind wir beim deutschen Manga bald wieder richtig dran. Ja, sind wir bald dran. Also wir werden sogar davor sein, weil die am 14. Januar kommt hier Band 86 in Deutschland. Ja, ja. Aber durch Aoyamas Pause sind wir jetzt ja beim deutschen Manga rechtlich auch dran. Irgendwie 8 Monate hinterher nur noch, statt 12. Also. Ja, schon ordentlich. Hoffentlich machen sie dann nicht wieder eine längere Pause, dass sie ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, momentan sind sie ja immer alle 3 Monate in Band, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Für uns sind das Luxusprobleme. Muss man ja mal sich mit den Amerikanern unterhalten oder so, die da nicht so dranhängen. Ja. Gut. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da gab es ja wieder etliche neue Kapitel auch. Kapitel 916 bis 944, das sind 29 neue Kapitel und 5 weniger als im letzten Jahr. Da gab es 34 dementsprechend und das entspricht Fall 265 bis Fall 273. Das sind 9 Fälle, also auch einer weniger als im vergangenen Jahr. Und Band 86 bis Band 88 wurde veröffentlicht noch dazu. Und einige Kapitel sind ja schon zu Band 89 gehörig, erscheint dann aber erst im nächsten Jahr. Genau. Waren dann wieder etliche Fälle mit dabei. Angefangen mit dem Fall um Hyoe Kuroda. Und jetzt ganz aktuell der Inspektor Chiba-Fall. Dazwischen gab es ja auch einen Heiji-Fall, dies, das, jenes, alle möglichen Fälle wurden angeschnitten. Habt ihr denn ein besonderes Manga-Highlight 2015, von dem ihr sagt, den Fall, den sollte man unbedingt kennen? Ja, es gibt mehrere Fälle, sag ich mal, die interessant sind auf die eine oder andere Art. Ja, um mal ein bisschen spezieller reinzugehen, auch wieder was anderes, würde ich mich diesmal auf den Heiji-Fall konzentrieren mit der Zombie-Apokalypse. Ja, war auch mal wirklich was anderes, weil Conan ist ja immer so wissenschaftlich und es gibt nichts Übernatürliches, aber als ich den Fall und die Kapitel gelesen habe, habe ich zwischendurch gedacht, ich glaube, wir sind jetzt doch in was anderes hineingeraten. Es war so ein bisschen wie Castle, ne? Guckt einer von euch die Serie Castle? Nee. Da ist auch so eine Krimiserie und der eine davon ist ein totaler Nerd und dann kommen auch immer sowas wie ein Ninja-Fall und dann denken die, oh, ist das ein echter Ninja oder so? Und dann gibt es eine vernünftige Erklärung. Und dann gibt es auch mal einen Alien-Fall und dann gibt es auch eine vernünftige Erklärung und in dem Stil war das dann ja dementsprechend, nicht wahr? Es gibt immer eine logische Erklärung für alles, denn das böse Geister gibt es nicht, sagt Con in Band 83. Genau. Ja, aber es war wirklich teilweise, fand ich, wenn man dann an einem Punkt aufgehört hätte, dann ja, hätte ich gedacht, okay, gibt es vielleicht doch irgendwie was? Und es war auch sehr lustig mit Kogoro, der ja diesen Pilz da gegessen hat. Genau, der außer Gefecht war. Auch mal was ganz Neues. Aber unser Lieblingsinspektor? Ja, Inspektor Yamamura, gewohnt. Aber auch besonders war ja diesmal dieser Zweikapitelfall mit Shinichi Girl und Shinichi Boy oder andersrum. Ja, Run Girl und Shinichi Boy. Genau, 4 waren es dann am Ende, also 2 und 2. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das wäre so mein Manga-Highlight gewesen dieses Jahr. Also nicht nur, wenn man Shinichi Run-Fan ist, sondern auch gerade wegen dieser Erzählstruktur. Gosho hat sich da ja, es gab irgendwie so ein Drama, das hieß auch irgendwie Girl und Boy, da hat er sich das als Vorbild genommen, gab es in Japan, wo man es eben aus 2 verschiedenen Blickwinkeln erste Treffen von, gab es irgendwie so ein Drama. Kuro, da kommt ja auch aus dem Drama, da gab es irgendwie über einen Kriegsherrn, der auch Kuro, da hieß ein Drama und da hat er den Namen her. Gosho nimmt sich ja aus allen möglichen Sachen immer die Namen, vor allem aus Gundam. Ja, genau. Und weil es erzählt die Geschichte von Shinichi und Rans erster Begegnung im Kindergarten vor 13 Jahren aus 2 unterschiedlichen Perspektiven. Und ich fand, diese 2 unterschiedlichen Perspektiven hat er sehr gut genutzt, um die verschiedenen Personen. Das fand ich auch. Vor allem auch die Eri, Yukiko, Yusaku, die da alle so mit dabei waren. Ja, genau, die jüngeren. Das ist nicht, ich dachte ja erst nach den ersten beiden Kapiteln, dass jetzt bei den anderen beiden Kapiteln nochmal alles genauso erzählt wird, aber es war einfach mit paar Überschneidungen natürlich, aber sonst komplett verschieden. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es gerade so war und nicht alles doppelt und dreifach. Das braucht nämlich ja kein Mensch. Ja. Nee, das war. Auf die Anime-Umsetzung freue ich mich auch sehr, ehrlich gesagt. Also, das wäre jetzt sehr schön. Der Band kommt ja auch bald raus in Deutschland, wie gesagt. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Der Heiji-Fall. Da möchte ich noch was anmerken. Mich hat der am Ende gestört, weil Heiji versucht mal wieder Kazuha ein Liebesgeständnis zu machen. Oh, ja. Und ich verstehe es nicht, warum Gosho das schon wieder gemacht hat. Weil er sagt ja im Band 86... Sagt Verkaufszahlen. Aber da in Band 86 sagt er, ich will dir das nicht an irgendeinem Ort sagen, sondern an einem besonderen Ort. Und dann nimmt er diese Villa. Das ist so ein besonderer Ort. Ja, ganz komm. Toller besonderer Ort. Ja, da war ja Kokino. Ja, dafür interessiert sich Heiji auch. Da war Yoko Okino, ja, das ist natürlich. Ist so. Aber der Tipp war dann schön. Heiji versucht es dann und dann sagt sie, was wolltest du mir denn sagen, Heiji? Pass auf, dass du beim Sitzen deinen Rock richtig hast, sonst wird's blöd. Ich find's einfach nur schade, dass sie halt generell einfach nicht auf den Punkt kommen. Weil wir müssen doch nicht alles bis ganz ans Ende der Serie aufsparen. Ja, Yumi hat es geschafft und die Shiratori-Geschichte ist auch vorbei. Das haben wir schon geschafft. Ja, da sind wir durch. Ja. Und Takagi auch. Und Sato. Dieses Trope, das Liebesgeständnis als Highlight einer Beziehung, finde ich auch, ist. Ich will sehen, was danach passiert. Ja, da passieren ja auch noch interessantere Dinge. Und das wäre dann auch nochmal eine andere Einblicke und so. Und dann gehen die vielleicht auch ganz anders miteinander um und. Dann sind die sich halt noch wichtiger irgendwie, dass die sich noch mehr beschützen. Aber ich meine, wir haben jetzt Shichi und Ran haben wir ja vor 5 Jahren inzwischen im Manga endlich mal durchgekriegt. Von der einen Seite vielleicht. Einseitig, einseitig. Übrigens, Gosho hat übrigens im Interview gesagt, bald, freut euch bald, also wahrscheinlich auch wieder in 10 Jahren, auf Rans Antwort. Ja, Gosho, da warte ich. Ich meine, wisst ihr, wie lange er für den London-Fall gebraucht hat? Na, 5 Jahre. Ja, 7 Jahre. 7, nicht schlecht. Ja, gute Quote. 2003 hat er gesagt, er will den London-Fall machen und dann kam er 2010. Aber ich meine, jetzt, wo wir Shinichi und Ran das Hauptpairing durch haben, dann können wir doch auch mal Heiji und Kazuha haben, oder? Nee. Das wäre zu einfach. Schlepp doch Kazuha einfach auf euren scheiß Turm da in Osaka rauf und dann raus. Also bin ich ja, aber mal ernsthaft. In manchen vielen Fan-Stories sind sie da schneller, ne? Dann wird das aber kein schöner Heiji-Sonderband, der hier nach Deutschland kommt. Natürlich. Fan-Stories sind aber immer viel schneller. Das ist ja natürlich, weil du keine Fan-Story hast, die sich über Wochen hinzieht. Will ja auch keiner schreiben, sowas. Doch, wobei manche, die können einfach nicht aufhören und schreiben ellenlang. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wo wir gerade bei wiederkehrenden Plätzen sind. Wir hatten ja in einem Fall auch einen Schauplatz wiederkehren. Da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Das war nämlich mein persönliches Highlight aus dem Jahr 2015, was den japanischen Manga angeht. Nämlich das Ramen-Lokal. Das Ramen. Zum Sterben köstliche Ramen. Das war mein Highlight, weil ich den Fall damals sehr mochte, den ersten Ramen-Fall. Und der zweite hat mir auch sehr gut gefallen, also war mein persönliches Highlight. Es wird auch bestimmt noch ein paar Mal drin vorkommen, weil das einfach, das bietet sich halt an. Es gibt halt so viele Ramen-Restaurants in Japan, da kann man noch viele Fälle mitmachen. Treffer von Ramen-Ogura. Ähnlich sein würden, wahrscheinlich, aber. Macht ja nichts. Bestimmt. Die Kellnerin ist ja jetzt auch der Schlüssellochcharakter für Band 88. Ja, genau. Band 88. Sayo Ohashi. Kellner bringt's halt sowas bei Detektiv. Der Koch nicht. Ja. Tja. Der Koch. Da spekulieren jetzt die Leute, ach, wenn er den Koch noch nicht gemacht hat, gibt's nochmal einen Rahmenfall, wo er den Koch ins Schlüsselloch macht. Ich würde mich freuen. Oh, wobei nicht, natürlich auch viele gedacht haben, dass Scotch kommt, aber naja. Scotch ist dieses Jahr übrigens aufgetreten, das erste Mal, auch im Manga. Genau, das ist ja auch nicht zu vergessen. Ja, der Girl Group Fall. Ja. Wo wirklich sich keiner für den Fall interessiert hat. Naja, der Fall. Der juckt ja sowieso nie mit jemanden. Es geht eigentlich immer mehr ums Drumherum, aber. Ja, manchmal sind die Fälle ja auch nett, aber da war's echt egal. Allgemein, die Hintergrundhandlung. Wir sind ja, letztes Jahr hatten wir das dicke Highlight mit Shuichi Akai, der Höhepunkt. Und jetzt sind wir mitten in der Rum-Geschichte drin. Mittendrin, also. Ja. Naja, wir haben den ersten Verdächtigen, sagen wir mal so. Ja. Kuroda, der Kuro, also schwarz im Namen hat, könnte der das sein? Zwinker, zwinker, zwinker. Nein. Genauso wie James Black, ne? Ja. Theorien über Theorien. Ja, also Scotch ist jedenfalls aufgetreten in dem Fall. Sehr und schön. Da ging es ja darum, dass Shuichi Akai ihn angeblich getötet hat, laut Bourbon. Und Con hat rausgefunden, dass Shuichi und Sarah verwandt sind. Applaus! Endlich! Ja. Ich meine, das sieht so. Man auch nicht, wenn man die beiden anguckt. Die sind sich überhaupt nicht ähnlich. Und da hat Con bei Mystery Train auch gar nicht gefragt, sag mal, Akai, warum zeigt sich Wormuth jetzt als du verkleidet vor Sarah? Gibt es da irgendeinen Grund? Weil eigentlich macht sie das ja nur für Personen, die den nahe. Die beiden haben den Tod von Shuichi zusammen gefaked, aber die können nicht miteinander reden. Ja, privat haben sie es halt nicht so, ne? Ja, leider. Ich muss mich hier outen, ich bin kein Fan von der Familie Akai. Ich fand Shuichi cool und Sarah ging noch, aber jetzt mit noch einem Bruder und noch der Mutter irgendwie Mary ist da auch noch irgendwie vielleicht mit drin. Und dann sind sie auch noch vielleicht verwandt mit Elena und dann... Und mit Ai und Akemi und... Ja, das wird so kompliziert jetzt langsam, dass sie eventuell auch noch verwandt sind, wobei ich das einfach immer noch nicht glauben will. Und Kogoro auch noch und Genta noch und hä? Also, wir haben Freizeit hier. Na gut, ich würde den Cast dann hier gerne beenden wollen. Wir haben ja schon einiges besprochen heute, alle interessanten Themen aus diesem Jahr. Wenn ihr genauere Details wissen wollt, am besten nochmal in den einzelnen News-Podcasts reinhören. Das sind ja 11 Stück, hatte ich am Anfang erzählt. Ansonsten auch zahlreiche Themen-Podcasts zu allen möglichen Manga-Bänden. Im nächsten Jahr sind wir auch wieder für euch da. Dann im Februar mit dem ersten News-Podcast am ersten Sonntag im Monat, wie gewohnt. Ansonsten unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet unser Wiki unter conanwiki.org, unser Forum unter conanforum.org, unser Newsblog unter conannews.org, unsere Facebook-Account unter facebook.com/conannews, Twitter-Account twitter.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews, wo es auch exklusive Clips aus den Conancasts immer gibt. Und was haben wir noch? Snapchat haben wir noch. Wein. Wir haben dies, das, jenes. Egal. Wir haben Amazon Wikishop haben wir noch. Das war's. Ich bedanke mich. Wünsche euch noch ein schönes restliches Jahr. Guten Rutsch. Sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jahr. Ja, ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Rutscht gut rein, aber rutscht nicht aus. Und bleibt Detektiv Conan treu und dem Conancast. Bis nächstes Jahr. Ja, ausrutschen, glaube ich, wird dieses Jahr nichts mehr. Also Schnee vermissen wir und Eis, naja. Ja, ich möchte mich auch bei euch Zuhörern ganz herzlich bedanken, dass ihr uns das Jahr so toll überbegleitet habt, uns unterstützt habt bei unseren Aktionen, bei den Gewinnspielen mitgemacht habt und ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie ich bei den ganzen Neuerscheinungen, bei den exklusiven Interviews und ja, ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und ja, wünsche euch ein gutes neues Jahr, feiert Silvester schön und bis zum nächsten Jahr. Ja, es war ein sehr aufregendes Jahr und ich sage schon auf Wiedersehen und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, feiert Silvester schön. Und nehmt euch gute Vorsätze fürs nächste Jahr vor. Auf Wiedersehen. Kann ich mich jetzt nur noch anschließen. Frohes neues Jahr, bleibt uns gewogen.